Eine Passformalität veranlasste den Colonel, dem Präfekten einen Besuch zu machen. Dieser, in seiner präfektoralen Langeweile, war ganz entzückt gewesen, als ihm vor einigen Tagen das Eintreffen eines reichen, weltmännisch auftretenden Engländers und seiner hübschen Tochter gemeldet worden war. Deshalb empfing er ihn jetzt mit größter Höflichkeit und bot ihm jede erdenkliche Art von Dienstleistung an. Ein paar Tage später machte er ihm einen Gegenbesuch. Der Colonel, eben von Tisch aufgestanden, lag bequem auf seinem Sofa, schon halb entschlummert. Die Tochter sang an einem abgespielten Klavier. Orso, mit dem Blick auf Schultern und Blondhaar der Virtuosin, wandte die Notenblätter um. Der Präfekt wurde gemeldet, das Piano verstummte. Der Colonel raffte sich hoch, rieb sich die Augen, stellte seiner Tochter den Präfekten vor. »Den Leutnant de la Rebia brauche ich Ihnen wohl nicht vorzustellen«, sagte er. »Sie werden ihn sicherlich kennen.« »Monsieur ist der Sohn des Colonels de la Rebia?« fragte mit leicht verlegener Miene der Präfekt. »Ja, mein Herr«, antwortete Orso. »Ich habe die Ehre gehabt, Ihren Herrn Vater zu kennen.« Die Banalitäten der Unterhaltung waren bald erschöpft. Colonel Neville vermochte das Gähnen kaum zu unterdrücken. Orso, als ein Mann von liberaler Gesinnung, zeigte wenig Lust, sich mit einem Trabanten der herrschenden Macht zu unterhalten. Somit lief alles auf ein Geplauder zwischen Miss Lydia und dem Präfekten hinaus, dem es offenbar Freude machte, mit einer jungen Dame, die alle Berühmtheiten der europäischen Gesellschaft kannte, über Paris und die Welt konversieren zu dürfen. Immerhin sandte er bisweilen einen forschenden Blick zu Orso hinüber. »Haben Sie die Bekanntschaft von Monsieur de la Rebia auf dem Festland gemacht?« fragte er Miss Lydia. Mit einiger Verwirrung erzählte diese, wie die Bekanntschaft zustande gekommen sei. »Er ist ein ausgezeichneter junger Mann«, sagte der Präfekt leise, und mit noch leiserer Stimme hat er Ihnen gesagt, welche Absicht ihn in seine Heimat zurückführt. Lydia nahm ihre hoheitsvolle Miene an. »Ich habe nicht gefragt«, erwiderte sie. »Wollen Sie sich nicht selbst danach erkundigen?« Der Präfekt schwieg. Doch als er einen Augenblick später den Leutnant mit dem Colonel Englisch sprechen hörte, sagte er zu ersterem: »Sie sind viel gereist, wie es scheint, Monsieur. Gewiss haben Sie Korsika und seine Bräuche völlig vergessen. Allerdings war ich sehr jung, als ich meine Heimat verlassen habe. Sie gehören noch der Armee an?« »Ich bin auf Halbsold gesetzt, Monsieur.« »Immerhin haben Sie lange genug in der französischen Armee gedient, um völlig Franzose geworden zu sein, möchte ich vermuten dürfen, Monsieur.« Diese letzten Worte sprach er mit auffälliger Betonung aus. »Die Korsen pflegen es nicht gerade als Schmeichelei zu empfinden, wenn man sie daran erinnert, dass sie Angehörige der großen Nation sind. Sie wünschen, ein Volk für sich zu sein. Und diesen, durch ihre Eigenart gerechtfertigten Anspruch, wird man ihnen gönnen dürfen.« Etwas betroffen erwiderte Orso: »Wollen Sie mit Ihren Worten zu verstehen geben, Herr Präfekt, dass ein Korse, um als Mann von Ehre zu gelten, in der französischen Armee gedient haben müsse?« »Nein«, antwortete der Präfekt, »das habe ich durchaus nicht sagen wollen. Ich sprach nur von gewissen Bräuchen dieses Landes, deren einige nicht gerade geeignet sind, einem Verwaltungsbeamten Freude zu bereiten.« Er betonte das Wort Bräuche scharf und nahm die gewichtigste Miene an, deren er fähig war. Gleich darauf stand er auf und empfahl sich, nachdem er das Versprechen erhalten, dass Miss Lydia nicht versäumen werde, seine Frau auf der Präfektur zu besuchen. Als er fort war, sagte das junge Mädchen zu Orso: »Bis auf die Insel Korsika musste ich also kommen, um zu erfahren, was ein Präfekt ist. Dieser hier scheint ein recht liebenswürdiger Mann zu sein.« »Ich kann Ihren Eindruck nicht teilen«, erklärte Orso. »Ich finde ihn ziemlich unsympathisch, mit seinem hochtrabenden und geheimnisvollen Benehmen.« Obwohl der Colonel inzwischen eingeschlummert war, warf Miss Lydia einen prüfenden Blick zu ihm hin. Dann erwiderte sie leise: »Ich finde ihn nicht so geheimnisvoll, wie Sie ihn aufzufassen scheinen, denn ich glaube, ihn verstanden zu haben.« »Sie sind sehr scharfsinnig, Miss Neville. Wenn Sie wirklich einigen Geist in seinen Worten entdeckt haben, so müssen Sie ihn vorher selbst hineingelegt haben. Nun, Darf ich Ihnen einen kleinen Beweis meiner Geistesschärfe geben? Ich verstehe mich etwas auf das Gedankenlesen. Wenn ich jemanden nur zweimal gesehen habe, so weiß ich alles, was er denkt. Sie erschrecken mich. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich froh oder betrübt sein soll, wenn Sie in meinem Herzen zu lesen verstehen, Monsieur de la Rebia, sagte Miss Lydia errötend. Wir kennen uns erst seit wenigen Tagen. Aber auf Reisen befreundet man sich schneller als in den Salons der Städte, nicht wahr? Und deshalb möchte ich als Freundin einer Sache Erwähnung tun, in die ein Fremder sich niemals einmischen dürfte. Oh, Miss Neville, diese letzte Bezeichnung gefällt mir weit weniger als die erste, deren Sie sich bedienten. Ich muss Ihnen also sagen, dass, obwohl ich Ihren Geheimnissen keineswegs nachgeforscht habe, doch ein Teil davon mir bekannt geworden ist. Und dass einiges mich betrübt. Ich kenne das Unglück, das Ihre Familie betroffen hat. Auch hat man mir viel erzählt von dem vergeltungssüchtigen Wesen Ihrer Landsleute und von der Art, in der sie die Rache auszuüben pflegen. War es nicht das, worauf der Präfekt anspielte? Wie können Sie sich denken, Miss Lydia? Auch so wurde bleich wie der Tod. Monsieur de la Rebia, erwiderte sie, ich weiß, dass Sie ein Gentleman sind. Sie haben mir selbst gesagt, dass in Ihrem Lande nur noch die bäuerliche Bevölkerung die Ausübung dieser Vendetta beibehalten habe, die Sie mir als eine Art Duell darzustellen beliebten. Halten Sie mich für fähig, jemals ein Mörder zu werden? Schon die Tatsache, dass ich zu Ihnen von diesen Dingen spreche, Signor Orso, sollte Ihnen beweisen, dass ich nicht den geringsten Zweifel an Ihrer humanen Gesinnung hege. Immerhin habe ich geglaubt, fuhr sie mit niedergeschlagenen Augen fort, dass Sie in die Heimat zurückgekehrt und vielleicht aufs Neue umstellt von den alten barbarischen Vorurteilen, möglicherweise eine gewisse Freude empfänden über die Gewissheit, dass es jemanden gibt, der Sie wegen Ihrer Widerstandskraft gegen solchen Gespensterglauben nur noch umso höher schätzen würde. Aber, und Miss Lydia erhob sich, sprechen wir jetzt nicht mehr von solchen hässlichen Dingen. Sie machen mir Kopfschmerz und außerdem ist es spät geworden. Zürnen Sie mir nicht. Gute Nacht. Und sie streckte ihm die Hand hin. Mademoiselle, sagte mit tiefem Ernst der Leutnant, wissen Sie, dass es Augenblicke gibt, wo der Geist des Landes in mir wieder wach wird? Bisweilen, wenn ich an meinen armen Vater denke, überfallen mich grausige Bilder. Ihnen, Mademoiselle, werde ich es schulden, wenn ich jetzt auf ewig von Ihnen befreit bin. Seien Sie tausendmal bedankt. Er wollte noch weiterreden, aber Miss Lydia ließ einen Teelöffel fallen und das Geräusch weckte den Colonel. De la Rebia, rief dieser, aus dem Schlummer emporfahrend, morgen um 5 Uhr zur Jagd. Ich werde pünktlich sein, Colonel. Anderen Tages, kurz vor der Rückkehr der Jäger, waren Miss Neville und ihre Zofe auf dem Heimweg von einem Strandspaziergang begriffen, als sie auf der Straße einer schwarz gekleideten Reiterin ansichtig wurden. Es war ein junges Mädchen, das auf einem kleinen, kräftigen Rosse dahergeritten kam. Ihr folgte, gleichfalls zu Pferde, ein bäuerlich aussehender Mann in braunem, zerrissenem Wams. Er trug eine Kürbisflasche am Riemen über der Brust, eine Pistole am Gürtel und in der Hand eine Flinte, deren Kolben in einer am Sattelbogen befestigten ledernen Tasche steckte. Kurz, er war kostümiert wie der Räuberhauptmann im Melodrama oder ein korsischer Bourgeois auf Reisen. Miss Nevilles Interesse wurde vor allem durch die ungewöhnliche Schönheit des jungen Mädchens erregt. Dieses schien etwa 20 Jahre alt zu sein. Sie war von großer Statur, hatte veilchenblaue Augen, einen rosigen Mund und blendend weiße Zähne. Aus ihrer Miene sprach Stolz, aber zugleich Unruhe und Trauer. Auf dem Kopfe trug sie den Mezzaro genannten schwarzseidenen Schleier, den die Genuesen auf Korsika eingeführt haben und der schöne Frauen so gut kleidet. Lange, kastanienbraune Flechten bildeten eine Art Turban um das Haupt der Reiterin. Ihre Kleidung war sauber, aber von äußerster Einfachheit. Miss Neville fand Muße, sie zu betrachten. Denn die junge Dame hielt mitten auf der Straße an und wandte sich, wohl mit der Bitte um eine ihr wichtige Auskunft, an einen vorüberkommenden Mann. Als sie erfahren hatte, was sie wünschte, gab sie dem Rösslein einen Schlag mit der Gerte und ritt schnell weiter, um erst vor dem Eingang desselben Albergo wieder Halt zu machen, in dem Sir Thomas Neville und Leutnant Orso sich einquartiert hatten. Nachdem sie ein paar Worte mit dem Wirt gesprochen, sprang sie per Hände von ihrem Tier und setzte sich, während der Begleiter die Pferde in den Stall führte, auf eine steinerne Bank neben der Tür. Als Miss Lydia in ihrem Pariser Kostüm vorbeikam, hob das fremde Mädchen nicht einmal die Augen. Etwa eine Viertelstunde lang verharrte sie unbeweglich in derselben Stellung. Da erschienen von der Jagd zurückkehrend der Colonel und Leutnant Orso. Der Wirt, aus dem Hause tretend, richtete einen erklärenden Satz an das schwarzgekleidete Fräulein und wies auf den jungen de la Rebia hin. Sie errötete, erhob sich schnell, machte einige Schritte vorwärts und blieb dann, wie verwirrt, nahe vor Orso stehen, der sie neugierig betrachtete. »Ihr seid«, sagte das junge Mädchen mit bewegter Stimme, »Orso Antonio de la Rebia?« »Ich bin Colomba.« »Colomba«, rief Orso. Er nahm sie in die Arme und küsste sie zärtlich, was den Colonel und seine Tochter einigermaßen befremdete, denn in England küsst man sich nicht auf der Straße. »Bruder«, sagte Colomba, »verzeiht mir, wenn ich ohne eure Weisung gekommen bin, aber ich habe von unseren Freunden erfahren, dass ihr eingetroffen seid, und das war mir eine solche Tröstung, dass...« Auch so küsste sie nochmals. Dann, sich an den Colonel wendend, »das ist meine Schwester. Wenn sie nicht ihren Namen genannt hätte, würde ich sie nicht wiedererkannt haben. Für das heutige Diner muss ich bitten, mich entschuldigen zu wollen. Colonel, meine Schwester, wo zum Teufel wollen Sie denn mit ihr dinieren, mein Lieber?« rief der Engländer. »Sie wissen doch, dass in dieser verfluchten Herberge nur an einem einzigen Tisch zum Mittag gegessen wird, dem unsrigen. Möchte die Signorina, meiner Tochter, nicht die Freude machen, mit uns zu speisen?« Colomba sah ihren Bruder an, der sich nicht lange bitten ließ, und so begab sich denn die ganze Gesellschaft in das geräumige, für den Colonel als Empfangs- und Speisezimmer hergerichtete Gemach. Als die beiden jungen Damen einander vorgestellt wurden, machte Signorina de la Rebia eine tiefe Reverenz, sprach aber kein Wort. Ihr scheues Wesen mochte sich dadurch erklären, dass sie sich vielleicht zum ersten Mal in Gesellschaft distinguierter Ausländer befand. Dennoch lag in ihrem Benehmen durchaus nichts, was an eine Dorfbewohnerin gemahnt hätte. Eine seltsame Würde ließ alles linkische Wesen vergessen. Gerade dieses Absonderliche gefiel der jungen Engländerin. Und da im Gasthaus kein Raum mehr frei war, so ging Miss Lydia in ihrer Höflichkeit oder Neugier so weit der Corsin ein, in ihrem eigenen Schlafzimmer aufzuschlagen, das zweite Bett anzubieten. Colomba murmelte ein paar Worte des Dankes und folgte der Zofe, um die unvermeidlichen Spuren eines langen Rittes durch Sonne und Staub von ihrer Toilette verschwinden zu lassen. Bald zu den anderen zurückgekehrt, blieb sie vor den Gewehren stehen, die die heimkehrenden Jäger in eine Ecke des Zimmers gestellt hatten. »Die schönen Waffen«, sagte sie. »Gehören sie euch, Bruder?« »Nein, es sind englische Gewehre und sie gehören dem Colonel. Ihre Konstruktion ist ebenso vorzüglich wie ihr Aussehen.« »Ich möchte wohl«, sagte Colomba, »dass auch ihr ein solches Gewehr hättet.« »Eines von den dreien gehört dem Signor de la Rebia«, rief der Colonel. »Er versteht es meisterhaft zu handhaben. Heute 14 Schuss und 14 Treffer.« Es entspann sich ein edelmütiger Wettstreit, in welchem Orso besiegt wurde, zur großen Freude seiner Schwester, in deren eben noch so ernster Miene ein Ausdruck kindlicher Genugtuung erkennbar wurde. »Wählen Sie, mein Lieber«, sagte der Colonel. Auch so weigerte sich. »Nun, so mag die Signorina für Sie wählen.« Das ließ Colomba sich nicht zweimal sagen. Sie nahm das am wenigsten Verzierte der Gewehre. Es war ein ausgezeichnetes Fabrikat großen Kalibers. »Diese Flinte muss die Kugel gut zum Ziele tragen«, sagte sie. Orsos verlegenen Danksagungen bereitete das Auftragen der Speisen ein erwünschtes Ende. Colomba sträubte sich zunächst ein wenig, am Mahle teilzunehmen, gehorchte dann aber dem Blicke des Bruders. Bevor sie sich bediente, machte sie, als gute Katholikin, das Zeichen des Kreuzes, was Miss Lydia entzückend fand. »Das ist noch wahre Urwüchsigkeit«, dachte sie. Sie beschloss, an dieser jungen Repräsentantin alter korsischer Sitten ausführliche Studien zu machen. Orso fühlte sich offenbar nicht sehr behaglich. Er schien zu befürchten, dass seine Schwester etwas sage oder tue, was allzu sehr nach ihrer dörflichen Heimat schmecke. Colomba aber sah mit steter Aufmerksamkeit zu ihm hin und passte alle ihre Bewegungen den seinigen an. Bisweilen heftete sie einen von tiefer Trauer erfüllten Blick auf den Bruder. Wenn dann die Augen der beiden sich trafen, so war er der Erste, der den Blick abwandte, als ob er einer nur allzu gut verstandenen schwesterlichen Frage hätte ausweichen wollen. Da der Colonel nur wenig Italienisch verstand, so wurde die Unterhaltung auf Französisch geführt. Eine Sprache, in der Colomba, nach den wenigen Worten zu schließen, die sie mit ihren Gastgebern zu wechseln verpflichtet war, sich mit leidlicher Gewandtheit auszudrücken imstande war. Nach der Mahlzeit fragte, mit seinem gewöhnlichen Freimut, der Colonel, dem die leise zwischen Bruder und Schwester herrschende Gezwungenheit nicht entgangen sein mochte, ob die beiden nicht ein wenig allein zu sein wünschten, in welchem Falle er und seine Tochter sich in die anliegende Stube zurückziehen würden. Orso lehnte dieses Angebot dankend ab, mit dem Hinzufügen, dass man späterhin in Pietranera, so hieß das Dorf, das er zum Aufenthalt nehmen wollte, genügend Zeit haben werde, sich auszusprechen. So nahm denn der Colonel seinen vertrauten Sofaplatz ein, und Miss Neville, nach mehreren vergeblichen Versuchen mit der schönen Corsin in ein Gespräch zu kommen, bat Orso, ihr einen Gesang aus Dantes Divina Commedia, ihrem Lieblingswerk, vorzulesen. Orso wählte den Gesang aus dem Inferno, wo der die Hölle durchwandernde Dichter mit den Schatten des unglücklichen Liebespaares Paolo Malatesta und Francesca da Rimini zusammentrifft. Mit möglichst viel Ausdruck las er die herrlichen Terzinen, in denen die Gefahr, zu zweien einen Liebesroman zu lesen, so anschaulich demonstriert wird. Je weiter er las, desto mehr näherte sich Colomba dem Tisch. Sie hob den bisher gesenkten Kopf, ihre Augen, sich weit öffnend, erglänzten in einem seltsamen Feuer. Sie wurde abwechselnd rot und blass und schien es auf ihrem Platz kaum noch aushalten zu können. O bewundernswerte Veranlagung italienischer Herzen, die, um von der Schönheit einer Dichtung gepackt zu werden, keiner hochgeladenen Fingerzeige pedantischer Kommentatoren bedürfen. Als Orso geendet hatte, sagte sie, »Wie schön das ist!« »Wer hat das gemacht, Bruder?« Orso wurde etwas verlegen, und Miss Lydia antwortete lächelnd, der Verfasser sei ein vor mehreren Jahrhunderten verstorbener florentinischer Dichter. »Wenn wir zusammen in Pietranera sind, werde ich dir den Dante zu lesen geben«, sagte Orso. »Mein Gott, wie schön das ist«, rief abermals das junge Mädchen. Und sie wiederholte zwei oder drei der soeben vernommenen Terzinen. Zunächst ganz leise, dann mit lauterer Stimme und mit weit schönerer Empfindung, als ihr Bruder sie beim Lesen aufgebracht hatte. Miss Lydia war erstaunt. »Sie scheinen die Poesie sehr zu lieben«, sagte sie. »Wie beneide ich Sie um das Glück, Dantes göttliche Komödie erst kennenzulernen?« »Sie sehen«, Miss Neville meinte Orso, »welcher Wirkung Dantes Verse mächtig sind, wenn sie eine kleine Wilde, die kaum mehr gelernt hat, als ihr Vater unser, so in Erregung versetzen können. Aber ich tue ihr ja Unrecht. Denn soeben fällt mir ein, dass Colomba selber zum Metier gehört. Schon als Kind machte sie Verse. Und mein Vater schrieb mir, dass sie sich bei allen Totenklagen als die größte Begabung von ganz Pietranera und zwei Meilen in der Runde erwiesen habe.« Colomba warf ihrem Bruder einen flehentlichen Blick zu. Miss Neville, die schon viel von jenen korsischen Improvisationstalenten hatte reden hören, drängte Colomba, eine Probe ihrer Kunst abzulegen. Wie bereute Orso es jetzt, sich der poetischen Veranlagung seiner Schwester so unbedacht erinnert zu haben. Vergebens beteuerte er, nichts sei im Grunde banaler als ein korsisches Totenlied, und es komme geradezu auf eine Entweihung der hohen Poesie hinaus, solche Verse nach denen eines Dante vortragen zu wollen. Er erreichte mit alledem nichts, als dass Miss Neville in ihrem Begehren nur noch hartnäckiger wurde Und so musste er sich dann schließlich bequemen, seiner Schwester die Weisung zu geben, »Na, dann improvisiere etwas, aber lass es kurz sein.« Columba stieß einen Seufzer aus, starrte ein paar Minuten vor sich hin, sah zur Decke empor, legte die Hand über die Augen und sang, oder vielmehr deklamierte, mit zagender Stimme folgendes Lied. Das junge Mädchen und die Taube. Tief entrückt dem Sonnenstrahle steht ein Haus in dunklem Tale. Seine Tür seht ihr verschlossen, Unkraut vor dem Eingang sprossen und vom Dache quillt kein Rauch. Zu entlassen die Gespenster öffnet mittags sich ein Fenster und ein Mädchen sitzt am Spinnrad, singt ein Lied, das trüben Sinn hat und das niemand mit ihr singt. Eines Tags doch, aus dem Laube klingt die Antwort einer Taube. Maid, wen traf das Schicksal herber von uns beiden? Ach, ein Sperber hat die Schwester mir geraubt. Oh, den tückischen Bewerber, Taube, zeig ihn mir, den Sperber. Meine Flinte holt ihn nieder. Doch wo find ich, Arme, wieder meinen Bruder, der mir fern? Sag mir nur, wo er sich aufhält. Es gibt nichts, was in den Lauf fällt, dann dem Fluge meiner Schwingen, die dem Bruder Kunde bringen, von des Mädchens Einsamkeit. »Oh, das ist eine recht wohlerzogene Taube«, rief Orso, seine Schwester mit einer Rührung umarmend, die seltsam abstach von dem scherzenden Tone, den er anschlug. »Das Lied ist reizend«, sagte Miss Lydia. »Sie müssen es mir in mein Album schreiben, Signorina Columba. Ich übersetze es dann ins Englische und lasse es komponieren.«